Wenn der Cache nicht verfügbar ist oder du Zeit benötigst, um die gemeldeten Probleme zu beheben. Zitat Ende. Würde ich somit solch ein Dösken finden und mich ins Logbuch eintragen, wäre es ein Fund, auch wenn es dem Willkür-Owner missfällt. Wer der Ansicht ist, er könne nicht vertreten, dass möglicherweise unter Umständen vielleicht von seiner Dose gegebenenfalls eine Gefahr ausgehen könnte, der sollte nicht Deaktivierungswillküre spielen, sondern stattdessen die Gefahr umgehend beseitigen, beziehungsweise im Zweifelsfall das Listing gleich ganz archivieren. Meine 2 Cent dazu. Selbstverständlich in bar, ohne Karte. Im Hinblick auf die notwendige Tröpfcheninfektion habe ich nämlich keine Bedenken bei der Benutzung von Bargeld. Die Chance, dass Geld offen dort herumliegt, wo gerade jemand hinhustet, ist meines Erachtens recht gering. Orte, wo jemand Geld beim Bezahlen hinlegt, zum Beispiel an der Kasse, sind eher auch keine Husten-Hotspots. Das Portemonnaie? Ich bitte euch, da sehe ich den Joghurtbecher im Supermarktregal wesentlich kritischer, vom Einkaufswagengriff ganz abgesehen. Und weil Bargeld in Deutschland offizielles Zahlungsmittel ist, mag ich mich nicht zur Kartenzahlung zwingen lassen. Das wäre vergleichbar einer Lockbedingung seitens des Owners. Da muss ich meinen Namen beispielsweise auch nicht sticken, weil es der Owner will. Ich kann auch das Sticktuch mit dem Kuli signieren und dabei singen: Mit dem Kuli kann ich es signieren, aber Scheiße kann man nicht polieren. Scheiße kann man nicht polieren, aber wenn man sie schön feucht hält, glänzt sie trotzdem. Und mit dieser veralteten Sensation verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Denn TJ Frühlings putzt den Grill. Auf der Terrasse. In 10 Sekunden fußläufig erreichbar, Südseite überdacht, vorgelagerter Garten. Dabei summt er die altbekannte Städterhymne: 10 Minuten bis zum Kino, 10 Minuten bis zum Park. Mit Öffi superschnell erreichbar, kannst was trinken, musst nicht fahren. Ja, sehr praktisch diese Großstadt. Außer jetzt. Anmerkungen oder Kritik wie üblich gerne via Twitter bei Radio KRD. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald, der DJ. Und Extro. In Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.